Zur Gratulation zum erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gab der Generalsekretär des ZK der All-Indischen Fortschrittsfront, Debabarata Biswas, am 12. Juni eine Stellungnahme ab. Darin unterstützte er aktiv den Rechenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un erstattete, und beglückwünschte herzlich den Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas.